In heftiger Flamme um die Schaffung des Malema-Tempels über ja viele Einheiten den Jahresplan der Volkswirtschaft. Mehr als 20 Jugendstoßtruppen und Vertriebsbrigaden des Kohlenindustrieministeriums haben den Jahresplan für den Vertrieb fahrfristig erfüllt und auch über 10 Fabriken der Konfektionsindustrieverwaltung der Stadt Pyongyang. Die kriegsversehrten Betriebe für Koryo-Arzneimittel Yunsan, Sariwon und Singe unter der Koryo-Arzneimittelproduktionsverwaltung des Bezirkes Notfanghe haben die Jahrespläne vorpflichtig erfüllt. In der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-suk haben 7 Mädchen die Pläne für 2 Jahre und mehr als 60 Mädchen den Jahresplan. Unter den Mädchen in den Seidenwebereien Myeongbyun und Bakchon sowie in der Spinnerei Mampo gingen die Erfüllenden der Pläne für 3 Jahre hintereinander hervor.